Wissenschaft im Brennpunkt. I think this is remarkable. And I think we will look back on this meeting as being absolutely extraordinary. Frühjahr 2012, Paris. Aufbruchstimmung bei Gedächtnisforscher und Nobelpreisträger Eric Kandel. An diese Konferenz werde man sich einmal als absolut außergewöhnlich erinnern, meint er. Auch die anderen anwesenden Experten sind bester Laune. Traditionell sahen sich die Neurologen einer verwirrenden Vielfalt an Krankheitssymptomen gegenüber. Jetzt zeichnet sich hinter all dieser Vielfalt erstmals ein einheitlicher Mechanismus ab. Er eröffnet neue Wege, schürt aber auch neue Sorgen. Also wir stellen uns immer die Frage, wieso ist Alzheimer nicht infektiös? Das Prion-Prinzip. Der neue Blick auf Alzheimer, Parkinson, Huntington. Eine Sendung von Volkart Wildermuth. I have to feel very good that the field is exploding. Das Feld explodiert und wir machen wunderbare Fortschritte. Vielleicht führt das endlich zu neuen, wirksamen Therapien. Auch Stanley Prusiner wirkt euphorisch. Für die Entdeckung des Prion-Prinzips wurde er 1997 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Prionen, das konnte er nachweisen, stehen hinter dem Rinderwahnsinn BSE und der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit des Menschen. Sehr seltene Krankheiten, die das Gehirn nach und nach zerfressen. Jetzt soll das Prion-Prinzip auch bei Alzheimer und Parkinson beteiligt sein. Bei der frontotemporalen Demenz und der Muskelschwäche ALS, beim Veitstanz und sogar bei Hirnschäden von Boxern. Was Fakt ist, ist, dass die Etablierung von Medikamenten, die die Erkrankung, die chronische Neurodegeneration bei ihren Wurzeln packen, bislang nicht erfolgreich gewesen ist. Bei Alzheimer hatten in den letzten Jahren mehrere vielversprechende Studien versucht, den Krankheitsprozess zu stoppen. Doch eine nach der anderen endete mit einem Fehlschlag, so der Neurologe Dr. Oliver Peters von der Berliner Charité. Sollte nun tatsächlich das Prion-Prinzip helfen, zu verstehen, was bislang schiefgelaufen ist? Matthias Jucker vom Hertie-Institut für klinische Hirnforschung in Tübingen. Vielleicht gibt es tatsächlich Therapien, die nachher für alle solche Krankheiten wirken könnten, weil der grundsätzliche Mechanismus der gleiche ist. Spurensuche. Indizien für eine Übertragung von Nerv zu Nerv. So, das ist unser Labor. Hinter der Tür sieht es am Zentrum für klinische Forschung der Universität Ulm aus, wie in vielen biologischen Laboratorien. Gekachelte Tische, Abzugshauben, Wagen, Zentrifugen. Doch dazwischen, darunter, daneben, stapeln sich unzählige gut verschlossene Plastikeimer. Das sind alle Autopsiegehirne, die zu uns gekommen sind. Und die werden dann systematisch also untersucht auf Alzheimer-Pathologie, auf Parkinson-Pathologie, auf Huntington-Pathologie, auf ALS-Pathologie, also amyotrophe Laterosklerose. Über 7000 Gehirne lagern in Ulm. Nicht nur von ehemals chronisch Kranken, sondern auch von eigentlich gesunden Personen, die ein Unfall aus dem Leben gerissen hat. Dr. Kelly Deltredici-Brak zieht Gummihandschuhe an. Unter der Abzugshaube nimmt sie eine Hirnhälfte aus einem der Plastikeimer. Es riecht nach Formalin. Also ich werde das jetzt einfach zuschneiden. Also wenn ich das jetzt hier sehe, wie das in meinen Händen liegt, würde ich sagen, das ist von einem Mann. Grau sieht das halbe Gehirn aus. Außen gefurcht von Wülsten und Falten, zur Mitte hin eher glatt, hinten wie ein kleiner Blumenkohl das Kleinhirn. Erst brauche ich hier ein Skalpell und dann das große Messer für größeren Schnitten. Also wichtig ist, dass man das gerade macht und dabei keine Strukturen zerstört. Sorgfältig schneidet Kelly Deltredici-Brak das Gehirn erst in breite Scheiben und trennt dann einen kleinen Würfel aus dem Schläfenlappen ab. Den Rest des Gehirns legt sie sorgfältig zurück in seinen Eimer. Das bleibt erhalten dann wieder in diesem Eimer und kommt in unsere Sammlung, bis wir weitere Blöcke entnehmen müssen oder Proben oder bis dieses Gehirn aufgearbeitet werden und völlig in Serien geschnitten wird. Das heißt, es geht nichts verloren. So, der Eimer. Eine Treppe höher sitzt Professor Heiko Brag in seinem Büro. Er ist schon längst im Rentenalter, an der Universität Ulm kann er aber weiter forschen, sein Lebenswerk vollenden. Tausende Gehirne hat der Neuroanatom zusammen mit seiner Frau in dünne Scheiben geschnitten, sie gefärbt, um früheste Krankheitsveränderungen sichtbar zu machen. Heiko Brag greift nach einem Tablett, auf dem mehrere Postkarten große Glasscheiben liegen. Auf jeder ist ein Schnitt durch ein menschliches Gehirn fixiert. Das Gewebe zeigt Spuren von Alzheimer. Dabei war das Gedächtnis dieses Menschen bis zu seinem Tod noch völlig intakt. Da sehen Sie an dieser Stelle so eine kleine braune Färbung. So wie Schmutz unterm Fingernagel, so ähnlich sieht das aus. Und so beginnt es in der Hirnrinde. Heiko Brag holt den nächsten Schnitt. Die braune Färbung ist kräftiger, breiter verteilt. In diesem Gehirn war der Krankheitsprozess zum Zeitpunkt des Todes bereits weiter fortgeschritten. Bei den letzten Schnitten kann schon der Laie erkennen, dass die Furchen des Gehirns viel tiefer eingegraben sind. Das ist also ein Endstadium, tiefe Demenz. Die Frau saß nur noch auf dem Sessel und hatte keine Kommunikation mit anderen mehr, war völlig in sich hineingesunken und eben in diesem Zustand ist sie auch verstorben. Mit viel Geduld konnte Heiko Brag an all den Hirnschnitten nachweisen, die typischen Ablagerungen entstehen nicht einfach irgendwo. Sie folgen einem festgelegten Muster. Es geht immer von einer Stelle zur nächsten, immer wieder auf die gleiche Art und Weise, auch nicht wild durcheinander, sondern Stereotyp, immer wieder in den gleichen Schritten schreitet es voran. Am Ende haben wir dann die komplette Erkrankung der Hirnrinde. Das kann man eigentlich nur durch eine Übertragung von einer Nervenzelle zur anderen erklären. Spurensuche. Eine neue Form von Erreger. Die Schäden bei Alzheimer und auch bei Parkinson breiten sich aus wie eine Infektion. Von einem Bakterium oder Virus ist aber nichts zu sehen. Lange suchten die Forscher deshalb nach einer anderen Erklärung. Vielleicht waren die zuerst betroffenen Hirnregionen einfach besonders empfindlich. Möglich, aber doch weit hergeholt, dachte sich Professor Matthias Jucker. Am Tübinger Hertie-Institut für klinische Hirnforschung begann Jucker 2003, Mäuse mit Alzheimer zu infizieren. Wie eine großgeratene Erdnuss liegt das glatte, steif gefrorene Gehirn der Maus auf dem Kühlblock des Mikrotoms. Immer wieder schneidet ein scharfes Messer dünnste Scheiben ab, die Dr. Yvonne Eisele sorgfältig auffängt. Wir haben hier auch einen Pinsel, einen dünnen Haarpinsel, wo wir dann die Schnitte auch einzeln aufnehmen können und auch auf den Objektträger wieder ausbreiten können, sodass wir wirklich alle Strukturen sehen von dem Gehirn. Noch kann Jukas Kollegin die Alzheimer-Schäden nicht erkennen. Die dünnen Schnitte sind durchscheinend. Erst die Färbung macht ganz gezielt die Ablagerungen sichtbar. Yvonne Eisele taucht den Halter mit den Objektträgern nacheinander kurz in mehrere Glasgefäße. Wir haben jetzt hier eine Alkoholreihe, immer höherprozentigen Alkohol, wo wir die Schnitte nach und nach reingeben, damit sie eben auf lange Sicht die Färbung dann auch stabil bleibt. Die einzelnen Schnitte gleichen zarten Blüten. Auf den Objektträgern sind je 15 zu sehen, geordnet von vorne nach hinten. Das konservierte Gehirn einer Modellmaus. Mit solchen Modellmäusen stellten Matthias Jucker und Yvonne Eisele die Infektionstheorie auf die Probe. Ausgangsmaterial war ein Extrakt aus dem Hirngewebe von Alzheimer-Patienten. Diesen Extrakt spritzten die Forscher den Mäusen ins Gehirn oder in die Bauchhöhle. Dann mussten wir mehrere Monate warten. Und dann haben wir gesehen, dass dieses Extrakt vom Alzheimer-Patienten in dem Hirn von der Maus weitere Beta-Amyloid-Ablagerungen ausgelöst hat. Über Jahrzehnte hinweg war Alzheimer als eine Art neurologisches Müllproblem beschrieben worden. Es bilde sich zu viel von dem Eiweiß A-Beta, das verklumpe zu Beta-Amyloid, das letztlich die Arbeit der Nerven störe. Die Experimente von Matthias Jucker und Yvonne Eisele zeigen, die Eiweißklumpen sammeln sich nicht einfach passiv an. Ihre Bildung ist ein aktiver Prozess. Wenn die Verklumpung aber erst einmal begonnen hat, breitet sie sich wie eine Infektion in den Nerven aus. Das aber sei das Kennzeichen von Prionen, meint der BSE-Experte Claudio Soto. Das ist ein alter Mechanismus, den wir hier entdecken. Beim Rinderwahnsinn, BSE und Creutzfeldt-Jakob kennen wir ihn seit langem. Jetzt entdecken wir ihn auch bei Volkskrankheiten. Prionen können in einer verdrehten Form vorliegen und sie können diese verdrehte Form auf gesunde Prionen übertragen und sie so umwandeln in giftiges Material. Prionen sind infektiöse Eiweiße. Sie haben ein Janusgesicht, können in zwei Strukturen vorliegen. Das eine Gesicht ist gutmütig. In dieser Form gehen die Prionen ihren normalen Aufgaben im Körper nach. Extrem selten kommt es aber vor, dass sich so ein Prion umlagert, seine zweite, die gefährliche Struktur annimmt. Gefährlich ist sie, weil sie wie eine Schablone wirkt. Sie zwingt die gutmütigen Prionen in der Umgebung ebenfalls in die gefährliche Form. Aus einem verdrehten Prion werden zwei, dann vier und immer sofort. Ein Dominoeffekt, der sich langsam, aber unaufhaltsam ausweitet. Lange sah es so aus, als sei nur ein einziges Eiweiß auf diese Art tödlich infektiös. Eben das Prionprotein, das in seiner gefährlichen Form den Rinderwahnsinn BSE und beim Menschen Creutzfeldt-Jakob auslöst. Die Experimente von Matthias Jucker und Yvonne Eisele legen nun nahe, dass auch bei Alzheimer ein Prion-Mechanismus im Spiel ist. Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir einfach verstehen, dass diese Aggregate, die man bei den Erkrankungen findet, nicht einfach nur so ein Nebenprodukt sind, die halt irgendwann auftreten und man weiß nicht genau weshalb, sondern dass sie wirklich, dass es damit beginnt, dass das normale Protein in diese krankhafte Struktur übergeht, Aggregate bildet und dass das der Auslöser ist, was dann eben schädlich auf die Nervenzellen wirkt. Spurensuche. Prion-Prinzip überall. Das Prion-Prinzip wird nicht nur bei Alzheimer diskutiert. Auch bei der Schüttellähmung Parkinson finden sich Ablagerungen. Die sogenannten Lewy-Körperchen bestehen aus dem Eiweiß Alpha-Synuclein. Heiko Braak konnte nachweisen, dass sich auch bei Parkinson die Ablagerungen nach einem bestimmten Muster entwickeln. Auch das liegt also primär nahe, dass da ein Übertragungsmechanismus von einer Nervenzelle zu einer anderen Nervenzelle mindestens eine erhebliche Rolle spielt bei dem Voranschreiten des Prozesses. 2009 konnten amerikanische Forscher in der Petrischale die Ausbreitung der verdrehten Alpha-Synuclein-Fasern von einer Nervenzelle zur nächsten direkt beobachten. Der wichtigste Hinweis für einen Prion-Mechanismus kommt aber von einer Transplantationsstudie bei Parkinson-Patienten. Dabei wurden gesunde Nervenzellen ins kranke Gehirn übertragen. Doch schon nach wenigen Jahren entwickelten sie ebenfalls Lewy-Körperchen, angestoßen durch den Prion-Mechanismus, wie man heute vermutet. Während Heiko Braak über Parkinson spricht, geht die Labortür auf und ein Kollege aus der Neurologie setzt sich neben ihn ans Mikroskop. Also da sind wir dann gespannt wie in Flitzbogen. Das ist die Hauptsache. Professor Bernhard Landwehrmeier ist Leiter des europäischen Huntington Disease Networks. Chorea Huntington, der sogenannte Veitstanz, ist eine Erbkrankheit, bei der die Patienten im Alter von 40-50 Jahren unter anderem unter massiven Zuckungen zu leiden haben. In ihrem Gehirn finden sich Ablagerungen aus einem Eiweiß namens Huntingtin. Die beste Evidenz, die es dafür gibt, für einen prionenähnlichen Ausbreitungsmechanismus, kommt aus Transplantationsstudien. Und in diesen Transplantaten ist nachgewiesen worden, dass die Transplantate ebenfalls Huntington-Ablagerungen bilden, zumindest in der Grenzfläche zum Gewebe des Erkrankten. In den letzten 2 Jahren geht es Schlag auf Schlag. Parkinson, Huntington, frontotemporale Demenz, ALS. Bei immer mehr Krankheiten entdecken die Forscher Hinweise auf das Prion-Prinzip. In Paris tragen sie ihr Wissen zusammen. Der Vater des Prionen-Konzepts, Stanley Prusiner, berichtet von vergleichsweise jungen Demenzpatienten, die viele Schläge gegen den Kopf einstecken mussten, Boxer etwa oder Footballspieler. In den USA wird dieses Phänomen gerade auf den Sportseiten diskutiert. Inzwischen wissen wir, das betrifft nicht nur Footballspieler und Boxer, sondern wahrscheinlich auch Soldaten, die große Explosionen überstanden haben. In ihrem Gehirn finden sich Zusammenballungen des Tau-Eiweißes, ebenfalls ein Prion-Kandidat. Gelegentlich reichen offenbar starke Erschütterungen des Gehirns aus, um das Janusgesicht von Tau zu offenbaren. I think that what we found is that lots of different proteins can become prions. Wir sehen, ganz verschiedene Proteine können Prionen werden. Zum ersten Mal entdecken wir Gemeinsamkeiten zwischen ganz unterschiedlichen Krankheiten des Gehirns. Einen einheitlichen Mechanismus, der sehr verschiedene Eiweiße erfassen kann. Noch vor 5 Jahren galten Prionen als exotisch. Inzwischen finden sie die Forscher auch an unerwarteter Stelle und entdecken, die Natur hat für den Prion-Mechanismus auch nützliche Anwendungen gefunden. Zum Beispiel in den Nerven der Meeresschnecke Aplysia, berichtete in Paris der Gedächtnisforscher Eric Kandal. If you knocked it out, you had learning. Wenn man dort ein bestimmtes Prion ausschaltet, können sich die Meeresschnecken nur noch an Dinge erinnern, die höchstens 2 Tage zurückliegen. Sie bilden neue Nervenkontakte, aber ohne dieses Prion verschwinden sie wieder. Das ist ein sehr deutlicher Effekt. Das Prion wirkt wie ein Schalter. In seiner löslichen Form ist es inaktiv. Sobald es sich aber verformt, bildet es feste Aggregate. Die verstärken diese eine Synapse und stabilisieren so auf Dauer die Gedächtnisspur. Übrigens nicht nur bei der Meeresschnecke, sondern auch bei Fruchtfliegen und Mäusen. Das ist wundervoll. Warum sollte dieser Mechanismus nur bei Krankheiten greifen? Ich finde, das ist ein extrem interessantes Phänomen. Konsequenzen. Sind Alzheimer oder Parkinson ansteckend? Das Prion-Prinzip inspiriert die Forscher. Es wird noch viel Fleißarbeit im Labor bedürfen, bis klar ist, ob es wirklich der zentrale Schlüssel zum Nervenuntergang ist oder doch nur ein kleines Rädchen im Getriebe neurologischer Krankheiten. Aber schon jetzt sorgt der Begriff Prion für Unruhe. Die Prionenkrankheit BSE hat zur Epidemie unter Rindern geführt, der auch 208 Menschen zum Opfer fielen. Prionen sind gefährlich. Was bedeutet das nun für Alzheimer oder Parkinson? Man muss immer wieder das Gleiche sagen. Es gibt keine Evidenz, dass Alzheimer infektiös ist. Aber vom Mechanismus her müsste man sagen, es sollte infektiös sein. Forscher haben sich das Auftreten von Alzheimer genau angesehen und dabei keine Hinweise auf eine Übertragung gefunden, so Matthias Jucker. Das heißt, die große Mehrzahl der Alzheimer-Fälle entsteht spontan, zufällig. Unter besonderen Umständen könnte es aber sehr selten doch zu einer Übertragung kommen, fürchtet Professor Claudio Soto. Der Neurologe von der Texas Houston Medical School war an der Entwicklung eines BSE-Tests beteiligt und kennt damit die möglichen Konsequenzen des Prion-Mechanismus nur zu gut. Wir untersuchen Bluttransfusionen, weil sie in der Medizin häufig vorgenommen werden. Es ist wichtig, in Tierversuchen zu prüfen, ob hier eine Übertragung möglich ist. In seinen Experimenten nutzte Claudio Soto das Blut sehr alter Alzheimer-Mäuse für Transfusionen an junge Mäuse. Und tatsächlich, mehrere Monate später fand sich in deren Hirnen doppelt so viel Amyloid wie im Gehirn der Vergleichstiere. Das zumindest berichtete Claudio Soto auf der Konferenz in Paris. Schlagzeilen waren vorprogrammiert, allerdings wollte Soto mit der Presse noch nicht über die Details seiner Versuche sprechen. Erst müssten sie begutachtet und veröffentlicht werden. Nur so viel. Yes, there is some preliminary results on Ja, es gibt vorläufige Hinweise, dass sich Aspekte von Alzheimer über eine Bluttransfusion übertragen lassen. Das war im Frühjahr. Bislang ist die Arbeit nicht erschienen. Es gibt Gerüchte, die Gutachter wären nicht überzeugt gewesen. Auch Matthias Jucker hat den Vortrag in Paris gehört und die dort präsentierten Daten sind auch ihm noch viel zu unklar. Bluttransfusion, das ist völlige Spekulation. Und da muss man warten, ob das publiziert wird, wie es publiziert wird und dann sich die Daten genau ansehen. Also jetzt zu spekulieren, dass sowas möglich ist und dass es dann noch Konsequenzen hätte für den Menschen, finde ich einfach viel zu früh. In Deutschland wacht der Arbeitskreis Blut über die Sicherheit der Transfusionen. Sein Vorsitzender ist Professor Reinhard Burger, Präsident des Berliner Robert-Koch-Institutes. Die Experimente von Claudio Soto verfolgt er mit großem Interesse. hält sie aber noch für sehr vorläufig. Es handelt sich hier um Befunde aus einem sehr speziellen Modellsystem, einem speziellen Tiermodell. Und wir sehen bisher keine Konsequenzen für Maßnahmen zur Blutsicherheit bei Bluttransfusionen. Trotzdem bereiten Forscher am Robert-Koch-Institut gerade selbst Transfusionsexperimente mit Alzheimer-Mäusen vor. Bis hier klare Ergebnisse vorliegen, will Reinhard Burger ältere Menschen auf keinen Fall als Blutspender ausschließen. Blut für Transfusion ist ein knappes Gut. Ich glaube, wir sollten uns sehr hüten, wegen eines theoretischen Risikos, was nicht belegt ist, ein sehr reales Risiko zu schaffen, dass also wegen einer Verknappung von Blut lebenswichtige Transfusionen nicht erfolgen können. Konsequenzen. Neue Wege zur Therapie. Gerade den Alzheimer-Patienten haben die Ärzte derzeit nicht allzu viel anzubieten. Es gibt Wirkstoffe, die die Gedächtnisprobleme um etwa ein Jahr verzögern. Andere Mittel können Begleitsymptome wie Ängste lindern. Das ist viel wert, betont Oliver Peters von der Gedächtnissprechstunde der Berliner Charité. Doch alle Versuche, den Krankheitsprozess selbst zu stoppen, sind bislang gescheitert. Also die Enttäuschung ist da, das ist ganz klar. Gerade jetzt momentan, wo eine ganz große Immunisierungsstudie sich als nicht erfolgreich gezeigt hat, gibt es natürlich auch eine Enttäuschung. In dieser Studie sollten Antikörper das Amyloid aus dem A-Beta-Eiweiß angreifen. Das haben sie auch gemacht. Die Ablagerungen schrumpften tatsächlich. Trotzdem verschlechterte sich das Gedächtnis der Studienteilnehmer unaufhaltsam weiter. Für Matthias Jucker ist das aber kein Grund, den ganzen Ansatz fallen zu lassen. Diese ganze Prion-Theorie sagt uns ja, dass viele, viele Jahre, Jahrzehnte, bevor die Krankheit ausbricht, beginnt es im Gehirn mit gewissen Veränderungen in Proteinen, in Eiweißen. Diese verdrehten Eiweiße haben den Nervenzelltod schon stimuliert, es hat schon angefangen und das kann man nicht rückgängig machen. Also müsste man doch eine Therapie ganz früh machen, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bevor man klinische Symptome hat. Also ich bin Diplom-Ingenieur und war da so Größenordnung 40 Jahre im Einsatz in der Kraftwerkspraxis. Das ist schon lange her. Seit 15 Jahren ist Lothar Schäfter in Rente. Seine Zeit verbringt er in seinem Kleingarten und im Verein Britzer Mühle. Ich bin also diplomierter Gänsefüßchen Windmüller und kann dieses Ding also anfahren, abstellen und natürlich das, was wichtig ist, dazwischen noch Mehl mahlen. Lothar Schäfter geht es gut im Ruhestand. Trotzdem fühlt er sich seit einiger Zeit unsicher. Zum Beispiel, wenn ihn ein Nachbar grüßt. Tag Herr, so weit kommen Sie noch und dann wissen Sie nicht, ob Herr Meier oder Müller heißt. Ja, und dann machen Sie an zu stottern. Das ist natürlich auch peinlich. Ja. Was kannte man von mir nicht? Kleine Dinge, die mehr irritieren als behindern. Trotzdem sucht Lothar Schäfter Rat in der Gedächtnissprechstunde der Charité. Es wurde immer gesagt, naja, noch ganz schlimm ist es bei Ihnen noch nicht. Das war mir klar, eine richtige Macke hatte ich noch nicht, aber für mich war das, ich konnte mich selbst nicht leiden. Und das war immer eigentlich ein Kriterium. Wenn ich mich selbst nicht leiden kann, dann bin ich stinkig, ja. Die Ärzte der Charité vermaßen mit Hirnscans die Größe der Gedächtnisregion bei Lothar Schäfter und suchten im Rückenmarkswasser nach Alzheimer-typischen Eiweißen. Offenbar hatte der Krankheitsprozess im Gehirn bereits begonnen, auch wenn Lothar Schäfter noch sehr weit von einer echten Demenz entfernt war. Für die Ärzte Grund genug, ihm eine der ersten Studien zur Frühbehandlung zu empfehlen. Inzwischen erhält der Rentner jeden Monat eine Injektion mit einem Anti-Alzheimer-Antikörper. Ich hoffe, dass das nicht noch schlimmer wird, sondern dass das wenigstens bleibt. Mit dem habe ich mich jetzt abgefunden. Damit kann ich leben. Studien an Menschen, die noch keine Patienten sind. Das ist Neuland in der Alzheimer-Forschung. Oliver Peters möchte hier vorsichtig vorangehen. Das hat auch etwas mit der Sicherheit der eingesetzten Medikamente zu tun. Jemand, der nicht in der klassischen Definition der Erkrankung krank ist, dem kann man nicht das Risiko aussetzen, aufgrund von Nebenwirkungen eine Erkrankung zu bekommen. Da befinden wir uns im Moment in einem Spannungsfeld, was sich sicherlich in den nächsten Jahren deutlicher lösen lässt. Die Studie, an der die Patienten der Gedächtnissprechstunde der Charité teilnehmen, steht nicht allein. Die klinische Forschung erlebt derzeit einen Trend zu einer deutlich früheren Behandlung. Die Hoffnung, den Krankheitsprozess zu stoppen, bevor die Nerven unwiederbringlich verloren sind. Nicht nur bei Alzheimer, auch bei anderen neurodegenerativen Krankheiten eröffnet der Prionblick neue Perspektiven. So gibt es erste Wirkstoffe, die direkt den Prion-Mechanismus blockieren, indem sie die gesunde Form der Eiweiße stabilisieren. Ein solches Medikament gegen das Erbleiden familiäre Amyloid-Polyneuropathie ist sogar schon in Europa zugelassen. Auch bei anderen Prionen sollten sich Wirkstoffe entwickeln lassen, die den Domino-Effekt unterbinden. Matthias Jucker ist optimistisch. Also eigentlich das Konzept, das man heute hat, stimmt wirklich mit allem, was wir wissen, überein. Wenn es uns gelingt, diese Menschen früh genug zu therapieren, gegen diese Verdrehung der Eiweiße, dann sollte nach allem Wissen, wo wir heute haben, sollte das eigentlich funktionieren. Ähnlich wie bei früheren Rückschlägen sind die Forscher schnell aus einer Phase der Enttäuschung in eine neue Aufbruchstimmung gewechselt. Oliver Peters mahnt aber, es mit der Euphorie nicht zu übertreiben. Es ist sehr wichtig, was die Grundlagenforschung macht. Es lässt sich aber nicht immer alles übertragen, was in der Grundlagenforschung gefunden wird. Niemand kann sagen, ob der neue Blick auf die neurodegenerativen Krankheiten helfen wird, den tödlichen Dominoeffekt frühzeitig zu stoppen, die Nerven zu schützen und das Gehirn gesund zu halten. Das entscheiden nicht Versuche mit Mäusen, sondern klinische Studien an Menschen, und die brauchen Zeit. Trotzdem, das Prionenprinzip erlaubt erstmals einen einheitlichen Blick auf das Feld der neurodegenerativen Krankheiten insgesamt. Und das heißt, wenn es bei einem Leiden Fortschritte gibt, können auch andere Patienten hoffen. Sie hörten das Prion-Prinzip. Der neue Blick auf Alzheimer, Parkinson, Huntington von Volkhard Wildermuth. Es sprachen Bettina Kurt, Maximilian Held, Thomas Holländer. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll.